Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 27, 2018, Episode 577, Europa. Europa wird bei der technikfeindlichen Haltung Probleme bekommen. Ja, ist mir die letzten Wochen über wieder sehr stark aufgefallen. Ja, DSGVO, jetzt die Geschichte mit diesen Upload-Filtern, da habe ich am Ende der Sendung auch noch was dazu zu sagen. Und man sieht, wie die EU sich entfernt und das den Leuten auch noch verkauft als Errungenschaft. Ja. Ich meine, man kann viel über den Datenschutz, Umgang mit Daten sagen. Das wird auch immer eine Diskussion bleiben. Große Diskussion, zu Recht teilweise, natürlich, ganz klar. Aber die Sache ist nun mal die, dass neue Anforderungen auch neue Regelungen brauchen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, aber das sage ich auch gleich noch was dazu, dass der Datenschutz in derselben Form wie vor 50, 60 Jahren auch noch weiterhin existiert. Das wird nicht passieren, das kann nicht passieren. Ansonsten kriegen wir ganz große Probleme. Die Menschheit entwickelt sich weiter und auch wenn das jetzt für viele Leute Unbehagen bedeutet, ja, wird es auch Änderungen geben in dem Miteinander in der Gesellschaft. Das ist ja ganz klar. Ja. Das gab es auch schon immer und nicht nur die neuen Technologien. Immer wenn was Neues auftaucht, ja, ist damit auch irgendwo der Datenschutz berührt, wenn es um Medien an sich geht, ja, ganz klar. Und es müssen immer wieder neue Regelungen gefunden werden. Manche Regelungen sind aber auch vorhanden, damit neue Technologien auch ein Stück weit geschützt werden und auch die Gesellschaft dann in dieser neuen Form eben weiter existieren kann. Ein Beispiel war, als die Fotografie aufkam, das waren etliche Jahrzehnte, ja, dann stellte sich irgendwann die Frage, ja, dürfen wir denn alles einfach fotografieren und veröffentlichen, was wir vor die Linse bekommen, muss es da nicht eine Regelung geben? Und es gab tatsächlich eine Regelung, ja, die dann entsprechend auch darin mündete, dass es nicht nur Verbote, sondern auch Rechte gab. Ja. Die Panoramafreiheit ist zum Beispiel so etwas. Ja. Und weil jetzt auf einmal diese Fotografien noch weiter verbreitet werden, das ist eigentlich vollkommen grotesk, ja, nur weil etwas öfter verbreitet wird oder mehr verbreitet wird, soll es dann noch stärker reglementiert werden? Das kann nicht sein, damit schränken wir unsere eigenen Rechte auch ein. Ja. Es ist auch ganz klar und es muss auch ganz klar sein, dass die Rechte des Einzelnen im Gesamten gesehen, ja, auch den Anforderungen oder sagen wir mal den der Willen der Mehrheit auch untersteht. Ja. Das heißt, wenn, um es mal krass zu sagen, um auf die Sache jetzt hier rüberzubringen, wenn die Leute eben mit ihren Smartphones überall Aufnahmen machen wollen, dann können wir nicht der gesamten Menschheit das verbieten, sondern dann tut es mir wirklich leid für die Leute, die Paranoia schieben und denken, ihre Seele geht irgendwie verloren, wenn sie auf dem Bild irgendwo auftauchen. Ja? Die müssen sich dann eben der Menschheit auch unterordnen. Ja. Die haben ja Möglichkeiten, ihre Privatsphäre zu schützen. Ja. Die sind auch gesetzlich verbrieft, das ist auch gut so. Aber nur nicht übertreiben. Ja. Also, das war schon so und ich hoffe, es bleibt auch in einem freien Land immer so, dass wenn man zum Beispiel einen öffentlichen Platz aufnimmt und da sind Leute drauf, dann haben die Leute Pech gehabt. Ganz einfach. Und das muss auch so bleiben. Sonst haben wir bald eine Kultur des Verbietens, in der alles verboten ist, was nicht grundsätzlich erlaubt ist. So geht das nicht. Es ist umgekehrt. Ihr dürft alles machen, was ihr wollt, solange das nicht ausdrücklich verboten ist. Und so, das unterscheidet ein freies Land von einem Regime, das Menschen, Meinungen, Freiheiten unterdrückt. Und Europa ist momentan auf dem Weg, das Regime zu werden, was neue Technologien anbetrifft, ja, dass die Menschen eben in diesem Gang unterdrückt. Ja. So sieht es aus. Das mag man jetzt vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen, aber Leute, die technische Entwicklung darf sich nicht mit solchen Problemen in einem Maße befassen, dass sie vehement zurückgedrängt wird. Ja. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, das ich immer gern, das schwelt ja schon seit vielen Jahren, ja, genommen habe, jetzt vielleicht wieder ein bisschen aktuell geworden ist. Street View, ja, ich weiß, ja, böses Google, ja, böses, die dürfen das gar nicht machen. Das Problem ist, die anderen Firmen dürfen es eben auch nicht machen dann. Ja, niemand darf es machen, auch nicht der Gute darf es mehr machen. Ja. Und wer denkt, ja, der darf es und der nicht, das sage ich gleich mal. Also, wenn ihr so denkt, dann habt ihr aber überhaupt gar nichts mehr in einer freien Gesellschaft verloren. Ja, denn dann, da stimmt was nicht. Ja, da stimmt was nicht. Denn Gesetz, vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist ein wichtiges Prinzip. So, und das heißt, wenn Google nicht mehr das machen kann, dann kann es auch kein anderer mehr machen. So. Street View, ein viel genutztes System rund um die Welt, ja, das auch wirklich einen unabschätzbaren Nutzen hat. Ja. Urlaubsorte gucke ich mir zum Beispiel vorher erstmal mit Street View an. Ja. Nicht nur, um die besten Plätze zu suchen, wo man hingehen muss unbedingt, ja, sondern auch mal zu gucken, wo sollte man denn lieber nicht hingehen. Ja. Also ganz klar. Und das ist also eine Riesensache. Ja. Komischerweise auch bei den Deutschen eine Riesensache, bei den Europäern, ja, riesig groß. Ja. Aber das ist zum Beispiel wieder ein deutsches Problem. In vielen anderen Ländern in Europa ist es keine so große Sache. Ja. Aber trotzdem hat Google hier in Europa einen starken Gegenwind bekommen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel massive Einstriche. Jetzt fährt Google beispielsweise wieder in Deutschland mit Autos herum. Aber die Aufnahmen, die da gemacht werden, werden wegen diesem Widerstand eben nicht verwendet. Das heißt, das Street View-Material bleibt weiterhin das alte Material. Ja, und damit haben wir ganz klar einen Nachteil gegenüber den anderen Ländern. Ja. In einem Land, wo die Leute ihre Hausfront verpixeln lassen, ja, da muss ich schon sagen, es wundert mich, dass es hier so stark genutzt wird, dieses Feature. Ja, auch selbst mit den veralteten Aufnahmen, die es jetzt gibt, ist das ein stark genutztes Feature. Sehr seltsam, oder? Ganz komisch. Ja, es ist so diese typische Haltung, ja, man selbst, ja, will natürlich nichts ja, tun für irgendwas, ja, und auch die geringste Preisgabe von irgendwas, ja, wird abgelehnt. Aber haben möchte man alles. Ja, ganz klar, wunderbar. Das sind genau die Leute, die hier zum Beispiel hier vehement sagen, ja, Atomkraftwerke natürlich, ja bitte, auf jeden Fall, ja, aber es würde ein Atomkraftwerk in ihrer Nachbarschaft vorm Garten gebaut werden, ja, dann jammern sie rum. Ja. Oder umweltfreundliche Energien, ja, Windkraft, Wahnsinn toll, super, ja. Wie, Moment mal, dort wird ein Windrad auf dem Berg gebaut? Das sehe ich ja, das verschandelt die Landschaft niemals, ja. Ey, also so richtig asozial, muss ich sagen. Das Verhalten ist richtig asozial, ja. Man selbst will etwas oder nutzt etwas, ja, das man anderen verwehrt, weil man selbst dann davon betroffen ist. Ja, das ist so richtig schäbig, ist sowas. Aber gut, okay, was soll's, ja. So ist es. Nur jetzt, um jetzt mal ein bisschen weiter sich hier von diesen einzelnen kleinen Problemen zu lösen, die in der Gesamtheit die Menschheit einen feuchten Kehricht interessiert, ja, also ob ein paar Deutsche hier sich die Häuserwände verpixeln lassen oder nicht, das interessiert die Welt gar nicht. Die gucken sich dann höchstens auf YouTube die Videos an, ja, von den verpixelnden Landschaften oder Häuserwänden und sagen, guck mal, die Idioten, super cool, die sind so blöd. Aber okay, egal, was soll's. Das interessiert die Welt nicht im Gesamten. Aber was die Welt interessiert, wenn ein so großer Kontinent wie Europa durch sowas wie Netzsperren, Upload-Filter, ja, Leistungsschutzrecht und andere idiotische Wahnvorstellungen, wo ich auch die DSVGO oder wie auch das ja, heißt, ja, darunter sehe, dann muss ich sagen, dann ist es sehr wohl ein entscheidender Knackpunkt für die Menschheit. Auch in den USA sagt man ja bereits, also die Vorkehrungen oder die Auswüchse, die eben hier bei der Technikfeindlichkeit in Europa zutage treten, die sind auch in den USA zum Beispiel zu spüren. Ja. Zum Glück noch nicht in Japan. Die haben da ihr eigenes System, finde ich super gut. Ja. Wobei ich auch da natürlich in Japan auch sehr viel Kritik anbringen muss, gerade was jetzt zum Beispiel Filmaufnahmen da angeht, ja, ist das ein gutes Beispiel, wie grotesk das sein kann, ja. Aber zum Glück ist da die technikfeindliche Haltung nicht vorhanden, ja. Und von daher kann man dann auch vieles wieder kompensieren, ja. Aber gut, die Sache ist die, dass wenn Europa an einem Punkt angelangt ist, wo die technische Entwicklung der Menschheit gedrosselt wird, und das ist dann spätestens mit dem Upload-Filter auch vorhanden, dann wird Europa zu einer Gefahr für die Menschheit. Und da muss auch unbedingt was dagegen unternommen werden. Ja. Die Evolution wartet nicht auf Nachzügler. Ja, das ist ganz klar und man sollte sich mal überlegen, dass, also die technische Entwicklung ist einfach nur die Fortführung der Evolution in unserer Zeit. Ja, so eine biologische Evolution, schön und gut, die technische Evolution gehört mit dazu und zwar nicht erst seit es Computer gibt, ja, oder seit der Rio einen Netcast macht, nein, sondern die gehören schon dazu, seit der erste Mensch das erste Werkzeug benutzt hat, um zu was zu jagen, zum Beispiel. Seit dieser Zeit ist die Menschheit mit der technologischen Entwicklung eng verbunden und sichert das Überleben dieser Menschheit. Ich bin zwar kein Paläontologe, ja, aber die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass zum Beispiel das Aussterben der Neandertaler und das damit dominierende Mensch, der neue Mensch sozusagen, der Homo sapiens sapiens, ja, dass da der Grund war, ja, dass der eine überlebt hat und der andere nicht, darin bestand, dass der andere gewusst hat, fertiggebracht hat, die technischen Möglichkeiten stärker zu nutzen. Bessere Waffen, ja, bessere Ideen, ja, Methoden, die entwickelt wurden, ja. Zum Beispiel zum Jagen, aber auch zum Anbauen dann letztendlich von Sachen, ja, das später dann relevant war, damals natürlich noch nicht. Und diese technische Entwicklung, Vorsprung durch Technik, wie es immer so schön heißt, ja, die hat da möglicherweise eben genau dazu geführt, dass die zum Beispiel an Nahrung herankamen, wo andere, die diese technischen Möglichkeiten nicht hatten, nicht mehr herankamen. Ja. Und in unserer Zeit kann man da durchaus, oder diese Entwicklung, die hat sich ja immer weiter fortgesetzt. Leider nicht immer zum Positiven, aber letztendlich zur Entwicklung. Ja, das muss man ganz klar sagen. Immer war derjenige mit den besten Werkzeugen, mit dem höchsten technologischen Stand absolut im Vorteil. Das hat man immer wieder gesehen. Ja. In der Geschichte setzt sich das durch. Und in der Neuzeit ist es ebenso. Und das sieht man ja auch hier momentan ganz klar. Wer ist denn die Nummer 1 momentan in der technischen Entwicklung? Wer regiert die Welt, so sagen wir mal? Wessen Produkte werden genutzt in Regierungen auf der ganzen Welt? Ja, nämlich die der Amerikaner, der Japaner, ja, und natürlich auch der Chinesen. Ja. Dort, wo die Technik größtenteils ungehindert sich entwickeln konnte, ja, und dann letztendlich dazu führte, dass diese Länder die Vorherrschaft innehaben. Und das wird sich noch verstärken, ganz klar. Ja, weil wir leben heutzutage immer noch von einer Zeit, in der Europa genau das war. Das technologische Wunderland. Was hier nicht alles erfunden wurde, was hier nicht alles auf die Beine gestellt wurde. Ja, vom Auto, ja, bis zu Entdeckungen in der Kernforschung, ja. Alles hatte irgendwo in Europa den Ursprung. Das ist allerdings seit einigen Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Ja, weil wir offenbar aus was für einem Grund auch immer die Technik-Skepsis der Menschen auf die Politik und auf die Wirtschaft irgendwo auch übertragen haben. Ja. Das war ein großer Fehler. Jetzt stehen wir da. Die nächsten 20, 30 Jahre sind verloren, auf jeden Fall. Da kann Europa gar nichts mehr machen. Wo ist denn der Mikrochip aus Europa? Wenn jetzt angefangen wird, 20, 30 Jahren, ja, okay, vielleicht, ne? Wenn wir Glück haben, vielleicht in 15, 20 Jahren ein vernünftiges Konkurrenzprodukt. Ja. Aber da wird ja auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich wüsste gar nicht, wie hier eine Finanzierung zustande kommen soll. Ja. Man verlässt sich da lieber dann auf andere Sachen. Ah, gut. Und die neuen Technologien, die eben hier aufkeimen, da muss man aufpassen, dass man da eben den Anschluss nicht verpasst. Europa verpasst ihn permanent. Versucht dann, die Übermacht aus den USA mit Gesetzen zu verdrängen. Gesetze, die dann wiederum verhindern werden, dass Europa überhaupt Alternativen entwickeln kann. Stellt euch mal vor, Google wäre am Anfang durch die USA so reglementiert worden, wie Europa das jetzt macht. Ja, dann wäre das, dann wäre Google nie existiert. Da würden die nie existieren. Die wären niemals gemacht worden, weil die gesagt haben, okay, was sollen wir da machen? Wir stehen mit einem Bein im Gefängnis bei allem, was wir tun. Machen wir nicht, können wir ja gar nicht machen. Geht nicht. Ja? Daten sammeln, niemals. Wie sollen wir das machen? Ja? So, wie soll denn jetzt in Europa ein Dienst wie Google gemacht werden? Ja, gar nicht, weil es denn niemals geben wird. Und die Regierung denken vielleicht auch, die Leute wollten solche Dienste nicht. Hm? Ja, dann gucke ich mir mal die Zahlen an, wie oft Google genutzt wird in Deutschland von den Menschen. Ja. Die hört man halt nicht. Die nutzen es einfach. Ja. Die lesen wahrscheinlich noch nicht mal diese ganzen Artikel oder hören hier diesen Netcast, wo dann gejammert wird oder wo gesagt wird, wie schlimm Google ist und so weiter. Ja. Die nutzen es einfach, die hört man halt nicht. Ja. Wenn man da irgendwo im Internet liest, ja, und die Presse, ja klar, die Presse hat ihre eigenen Motive, ja, dann könnte man meinen, ja, oh, Wahnsinn, ja, da geht ja gar nichts. Aber so ist es nun mal nicht, ja. Die wenige versuchen hier momentan den technologischen Fortschritt eben zu drosseln und das wird Europa teuer zu stehen kommen, ja, das wird in Zukunft zu einer Situation führen, wo wir vielleicht auch, um es nicht nur ums digitale Überleben kämpfen werden in Europa, sondern wir werden auch massiv Geld, Wirtschaft und den Fortschritt an sich verlieren. Und das wird dann eine harte Zeit werden. Ja. Die Evolution wartet nicht auf die, die zurückbleiben. Die werden einfach überrollt, die sterben aus. Ja, ganz klar. Das Problem ist, wenn Europa eine Gefahr für die Menschheit wird, dann kann sie die ganze Menschheit mit runterziehen. Ja. Und ich überlasse Spekulationen über die Zukunft der Menschheit in weiter Ferne vielleicht eher Leuten wie Neil deGrasse Tyson. Ja, aber ich kann durchaus nachvollziehen, wenn da heißt, heute müssen wir die Grundlage legen für Technologien, die in 100 Jahren relevant sind. Und in 100 Jahren müssen wiederum neue Grundlagen gelegt werden und so weiter und so weiter. Und die Menschheit hat weniger Zeit, als man denkt, auf diesem Planeten. Unsere Ressourcen sind sehr endlich, das weiß man. Die Weltbevölkerung wächst drastisch an. Ich weiß nicht, wie viele 100 Jahre wir noch haben, bis wir also richtige Außenposten im Sonnensystem überhaupt haben müssen. Nicht nur auf dem Mond, sondern auf dem Mars beispielsweise. Ja. Da müssen wir Technologien haben, die existieren jetzt noch nicht mal im Ansatz, um dort vernünftig dann etwas tun zu können. Ja. Also das sind ganz fantastische Sachen in den Denkfabriken, ja, von Terraforming, ja, bis zu neuen Antrieben, aber das alles kommt immer, wenn man das anguckt, wie diese technologischen Entwicklungen stattfinden, dann kommen die immer von dem Kleinen ins Großen, ja. Und das heißt, wenn wir hier keine Grundlage mehr haben für die Technologie, für neue Entwicklungen, dann wird das auch nicht mehr zu packen sein für einen ganz großen Zeitraum. Ja. Und wer jetzt sagt, ja, was hat denn das alles mit der europäischen Datenschutzrichtlinie zu tun? Ja, das kann ich zum Beispiel sagen. Gerade am Anfang beispielsweise ist für Marsbesiedlungen der Transport von Menschen oder das Hinsenden von Menschen doch sehr mühselig. Hier könnte zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die echte künstliche Intelligenz, nicht das, was momentan so vermarktet wird, ja, da muss noch viel, viel Zeit investiert werden, damit da was funktioniert, ja. Die könnte zum Beispiel eine Lösung bringen, ja, das Raumschiff, das alleine zum Mars fliegt sozusagen, ja, dort Sachen, sage ich mal, errichtet, eventuell mit Robotern, wie sie auch schon gebaut werden von verschiedenen Firmen in Japan, ja, nicht in Europa, ja. Und dass die dann erstmal die Grundlage schon legen, bevor größere Exkursionen von Menschen dorthin stattfinden, ja, und so weiter. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung. Auch ansonsten die ganze Technologie, die gebraucht wird, ja, da liegen die Grundlagen auch in dem Kleinen. Und gerade wie jetzt zum Beispiel mit der AI, mit der künstlichen Intelligenz, wie da in Europa überhaupt ein Unternehmen noch funktionieren soll, ohne Datensammlung, wie soll denn das funktionieren? Ja, die gerade jetzt in der, oder überhaupt, ja, die KI ist ja nichts anderes als das, was der Mensch auch macht. Verarbeitung von Daten, wenn das nicht mehr gestattet ist. Es ist auch immer ganz lustig, wenn dann neue Gesetze kommen, wie zum Beispiel eben ja, das Verbot, etwas zu fotografieren. Ja. Dann denke ich, Mensch, was machen die eigentlich mit den Leuten, die eben zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis haben, die sich was angucken und dann sofort alles genauso speichern im Detail und danach noch jahrelang genau das gleiche Bild immer 100% mit jedem Detail abrufen können. Was machen die eigentlich mit den Leuten? Dürfen die dann nicht mehr draus rumlaufen? Sind es dann Monster? es gibt genug Leute, die ein extrem gutes Bildergedächtnis haben. Ja, also ich wüsste da jetzt zum Beispiel auch noch ganz exakt die Mädels, die ich am Nacktbadestrand gesehen habe. Tut mir wirklich leid, aber tja, ich weiß es. Ja. Und da kann die Regierung was machen, noch so viel sie will. Ich hab's gesehen, es ist im Gehirn, ja, und da gibt's kein Delete, ja, das bleibt drin, fertig. Ja. Tja, seht ihr? Andere Leute müssten dafür vielleicht eine Kamera nehmen. Ja. Aber ich meine, seht ihr, das ist die Absurdität dabei, ja, bei der KI genauso. Man reglementiert quasi Datensammlungen, ja, was ja eine KI braucht, weil es eben kein Mensch ist, der die Daten hat, sondern ein Computer, der die Daten hat. Also ist es böse, ja. Aber der Mensch ist okay. Also ich meine, wenn man zum Beispiel persönliche Assistenten verbietet, dann muss man auch ja echte Assistenzberufe verbieten. Die wissen auch alles. Und ich habe schon mal gesagt, ein guter Assistent weiß die Sachen früher, was ich brauche, früher als ich das weiß. Aus den ganzen Informationen, die diese Person hat, kann sie dann entsprechend ihre Arbeit gut erledigen. Ja. Ein Assistent weiß immer mehr über einen, als man selbst weiß. Das ist kein Witz, das ist so. Nämlich nur dann kann man den Sachen bereits managen, ohne dass derjenige jedes Mal gefragt werden muss und so weiter und so weiter. Ja, also das, was auch Google quasi macht mit seinen Systemen. Man merkt sich, was für Vorlieben, was macht der. Ja, der geht immer am Donnerstag um die Uhrzeit, läuft er immer dorthin. Ja, also sage ich, oder fährt er immer dorthin, also sage ich ihm schon morgens, ja, also heute wird das Wetter so und so dort, wo du immer hingehst, donnerstags, ja, und zu der Uhrzeit ist heutzutage dann das und das zu erwarten, und wenn dann die Zeit da ist, ja, und es ist irgendwo ein Stau, dann ich würde jetzt an deiner Stelle losfahren, ja, 30 Minuten früher als üblich, weil es ist Stau, dann kommst du nämlich zu spät. Zack. Das ist ein Assistent. Nun gut. So, jetzt komme ich mal zu was anderem noch. Ich komme ja auch noch mal kurz, ganz kurz dann zu dem Upload-Filter später. Pokémon Go rockt Dortmund. Ja, dass die Leute nichts gegen Datensammlung haben, sieht man ja schon bei Pokémon Go. Ja, Pokémon Go ist geil. So, wenn ihr das nicht findet, dann seid ihr von vorgestern, ganz einfach. So, Pokémon-Treffen in Dortmund, also hier habe ich mal ein ganz interessantes Beispiel, ja, wie Presse auch funktioniert, ne? Wenn man etwas nach unten korrigieren will, unbedingt, ja. Lustig. Falsch ist es nicht, aber es ist schon, sagen wir mal bezeichnend. Tausende jagen Monster, heißt es da auf einmal, ne? Weiter unten im Text liest man dann 55.000 Teilnehmer. Dann müsste doch eigentlich die Überschrift heißen, Zehntausende jagen Monster an dem Tag. Ja, also, das sieht man mal wieder, wie man das gern so hintrinken kann. War aber wieder irgendein Redakteur, ein Pokémon-Hasser, ja, musste jetzt diesen verdammten Artikel schreiben, ja, in dem er auch noch immer sieht, dass Pokémon Go immer noch mehr Leute dazu bringt, ihren Arsch hoch zu bewegen, als die meisten Sportvereine, ja, so sieht es aus. Und deswegen, drückt man das mal anders aus, ja. Also, 55.000 Teilnehmer im Park. Ja. Die Leute mussten stundenlang warten, um überhaupt reinzukommen, weil es kostete ja Eintritt, man musste sich auch registrieren lassen dort. Ja. Denn dort drin warteten dann eben spezielle Pokémon und Events und so weiter und so weiter. Zumindest theoretisch. Das Problem ist, dass alles wirklich komplett überlastet war. Während letztes Jahr noch Vodafone das Ganze zum Beispiel in den Griff bekommen hatte mit zusätzlichen Sendestationen, die dort in dem Park aufgebaut wurden, wurde es jetzt eben, oder eben in diesem in dieser Pokémon Go Area, wie es ja heißt, ne, ich glaube, die war damals an einer anderen Stelle, wurde es jetzt eben nicht mehr geschafft. Da hat wohl auch Vodafone den Ansturm nochmals unterschätzt. Die Zusatzbasisstation war da nicht ausreichend. Das heißt, die Leute konnten nicht spielen. Dann gab es offenbar auch noch Probleme mit den Servern von Niantic. Ja, da habe ich jetzt persönlich nichts davon gemerkt. Keine Ahnung, aber offenbar war es wohl so. Jedenfalls war es ein riesen Durcheinander und Niantic hat es mal wieder verbockt. Das kann man ganz klar sagen, die haben es verbockt. Wie so oft bei solchen Mega-Veranstaltungen, ja, hat Niantic mal wieder sein eigenes Spiel unterschätzt. Ja, mittlerweile müssten sie es doch wissen. Und jetzt wird natürlich wieder mit Entschuldigungen und Gutschriften und kostenlosen Sonder-Pokémon und Gegenständen, also so Items, ja, werden jetzt die enttäuschten Gamer dort wieder zufriedengestellt. Und ja, da ist mal wieder einiges schiefgelaufen. Ja, letztlich war es dann aber sonntags etwas besser. Dort ging es dann zumindest etwas gemächlicher zu, was das Netz betrifft. Und somit konnten zumindest die, wo am Sonntag gekommen sind, dann doch noch einiges machen. Aber naja, okay, gut. So sieht's aus. Aber man sieht, wie groß die Teilnahme bei Pokémon Go immer noch ist. Und ich weiß auch nicht, wie die Leute immer dazu kommen. Das ist wohl so Wunschdenken, dass Pokémon Go irgendwie out ist oder so. Ja, wenn ich sehe, wie viele Leute immer noch Pokémon spielen, wenn ich dort zu Arenen gehe und Raids, das sind immer genug Leute eigentlich. Ja, weiß nicht, ja, also, ja klar, jetzt am Anfang war es natürlich der Riesenhype, da ist natürlich zurückgegangen, wie bei jedem Spiel, ja, sind es eben keine 25 Millionen Aktive mehr, vielleicht noch 10 Millionen Aktive, das reicht trotzdem noch, ja. Muss man sich mal überlegen, ne? Das ist noch ein Spiel, wo man noch vor die Tür muss, um zu spielen, das sollte man mal was jemand anderes vormachen, ne? Niantic macht noch was anderes, und zwar haben die AR-Plattform, die Augmented Reality-Plattform geöffnet jetzt, oder wollen sie öffnen, wurde jetzt angekündigt, für Drittanbieter, so dass die Engine, also diese Augmented Reality Engine, die eben hinter Pokémon Go steht, dass die eben auch genutzt werden kann für andere Entwicklerstudios. Das ist super. Mit dieser Engine wird ja nicht nur Pokémon Go betrieben, sondern auch Ingress und Harry Potter Wizards Unite, das bald erscheinen wird. Ja. Und damit zeigt Niantic, dass sie durchaus gewillt sind, das ganze Genre mit Augmented Reality Games nach vorne zu bringen und nicht nur alles für sich zu behalten. Das finde ich sehr, sehr schön. Natürlich wird da auch sicherlich egoistische Gründe eine Rolle spielen, machen wir uns nichts vor, aber im Endeffekt ist es auch wurscht. Ja. Google hat es vor kurzem auch gemacht mit der Unity Game Engine, die geöffnet wurde sozusagen für andere Studios, und also das ist schon nicht schlecht, was da momentan abläuft. Und so dürfen wir erwarten, dass es bald noch mehr Spiele im Stil zumindest mal oder mit der Engine von Pokémon Go gibt. Ich warne davor zu denken, dass diese AR-Engine nur für Spiele wie Pokémon Go benutzt werden kann. Die kann für ganz andere Sachen noch benutzt werden. Ja? Also Spiele nicht, wo man irgendwie rumlaufen muss oder sonst irgendwas, sondern da ist eigentlich der Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Ja. Da wird man vielleicht in der Zukunft noch einiges erleben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch den Trading Card Games einen großen Aufschwung geben kann. Ja? Trading Card Games erfreuen sich ja immer noch großer Beliebtheit, wie zum Beispiel die Pokémon Trading Cards, Yu-Gi-Oh! Oder ähnliche. Ja? Auch die Warhammer natürlich, die klassischen Warhammer und so. die oft gespielt wird. Und da könnten zum Beispiel kleine Codes, AR-Codes auf den Karten gedruckt sein und dann, wenn man dann eben das Smartphone da benutzt, können dann eben Sonderfunktionen aufgerufen werden oder Animationen oder ähnliches, ja, Fights gemacht werden, die dann virtuell ausgetragen werden, wenn das Gegenüber auch diese Karten hat und so weiter und so weiter. Da sind also unendliche Möglichkeiten vorhanden. Ja, anscheinend bereitet auch Google den Einstieg in den Videospielemarkt vor. So sieht es zumindest aus. Immer mehr Gerüchte weisen darauf hin, ja, dass es also eine Streaming-Gaming-Plattform wohl gibt. Ja, demnächst. Und da können wir drauf gespannt sein. Die Grundlagen sind ja eh schon lange gelegt mit dem Chromecast und dem Android TV. Da muss natürlich noch angepasst werden, ganz klar. Stichwort Latenzzeit. Da wäre jetzt ein Google Chromecast wohl nicht so gut geeignet. Beim Android TV bin ich mir jetzt nicht sicher, kann ich das nicht genau sagen. Aber das sind relativ kleine Probleme, muss ich dazu sagen. Und die wären von Google durchaus lösbar. Warum Google das noch nicht gemacht hat, vermute ich deswegen, weil die erstmal natürlich die entsprechenden Server haben müssen, dann die Technologie benutzen müssen. Da gibt es auch Lizenzen, Patente und so weiter. So einfach geht es natürlich nicht mehr in unserer heutigen Welt. Ja. Dann natürlich auch die Games an sich, ja, was nützt die Plattform, wenn es keine vernünftigen Games dafür gibt, da braucht man natürlich auch die Rechte dafür und eben auch die, die Ideen und auch die Games an sich, ja, ganz klar. Deswegen wird es bestimmt noch einige Zeit dauern, aber es wird schon gemunkelt, dass vielleicht so gegen Ende des Jahres hier die erste Ankündigungen stattfinden und alle erwarten eigentlich eine wie auch immer geartete Gaming-Plattform von Google. Ja, muss nicht unbedingt eben eine Konsole sein, ja, da deutet auch momentan nichts darauf hin, aber ein Gaming-Service, der eben dann mit gängigen Geräten, Android-Geräten, ja, beispielsweise und eben vielleicht einer Art Set-Top-Box dann eben genutzt werden kann. Jo. So. Der Widerstand übrigens gegen den, um jetzt nochmal zu dem Anfangsthema zurückzukommen, gegen den EU-Filter, ja, ich sag auch gerne den Meinungsfilter, der wächst momentan an. Es gibt hier eine Aktion von der EDRI, ja, und die machen hier jetzt nochmal richtig Dampf gegen diesen EU-Internetfilter und die, diese Leistungsschutzrechtsverordnung da, ja, die dann EU-weit eingesetzt werden soll. Da gibt es auch einen Aktionsplan dafür. Ich habe das verlinkt, lasse ich auch mal verlinkt. Die werden also 750 Parlamentarier hier anschreiben deswegen und werden auch noch hier größeren Druck ausüben. Was dann sonst noch gemacht wird, falls das alles nichts bringen sollte, wird man dann sehen. Ich empfehle euch die Seite öfters mal aufzurufen, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Man darf gespannt sein. Ich hoffe, dass hier was erreicht wird gegen die und das noch in letzter Sekunde verhindert wird. Es gab auch schon von etlichen Firmen Aufrufe an die EU. Es gibt nur eine letzte Stelle, die das verhindern könnte, dass da dagegen gestimmt wird. Ansonsten werden wir in der EU einen Upload-Filter bekommen und eine Leistungsschutzverordnung. Wie es dann aussehen soll mit freier Meinungsäußerung, weiß ich nicht, ja, also keine Ahnung, da blüht uns einiges. Die DSGVO war schon schlimm genug, die ist auch nicht mehr abzuwenden, die ist schon da. Was das heißt, weiß man auch noch nicht. Das müssen sich dann erst die Gerichte entscheiden. Müssen dann erst die Gerichte entscheiden, was das im Einzelnen bedeutet. Und ja, es ist ein Trauerspiel momentan in Europa. Da ist man doch lieber woanders. Ja, so ist es. Dann kann man vielleicht auch Geld verdienen. Wie mit dem Video, das ich verlinkt habe. Ja, ich habe es als lustiges Video verlinkt, denn eins, es ist ein lustiges Video. Ja. Und zwei, guckt euch mal an, wie viel Werbelinks der PewDiePie da in diesem Video hat. Ich lach mich schepp. Das hat er garantiert aus Absicht gemacht, ja. Hintergrund ist der, dass YouTube hier das Video von ihm tatsächlich nicht für die Monetarisierung zugelassen hat, weil angeblich das Video nicht geeignet ist für die allermeisten Werbetreibenden, ja. Und, naja, ich sag mal, wenn man PewDiePie ist, dann kann man eins machen. Man macht Verträge mit den Firmen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von, ja, bla, und macht dann Links zu allem, was man in der Sendung angesprochen hat, um zum Beispiel bei Amazon Sachen zu kaufen und so weiter, ja, was man angesprochen hat. Und dann kriegt man ja Provision dafür, ja, und hin und her. Und genau das hat er gemacht. Also, ja, also, sag mal, die Beschreibung des Videos ist eine riesen Liste von Reflinks, ja. Ganz cool, die Idee. Leider kann man das in Deutschland natürlich nicht machen, denn hier ist es anscheinend Leuten verboten, Geld zu machen mit ihren Internetangeboten. Jedenfalls, für Normalos, ja. Wenn eine große Firma dahinter steht mit einer großen Rechtsabteilung, dann geht das schon irgendwie, aber ansonsten, ja, ist man da mit einem Bein im Knast. Also ein Glück, dass der gute PewDiePie eben nicht in Deutschland wohnt, ja, sonst könnte er das auch nicht mehr machen, ne? Ich hatte ja auch die Idee gehabt, ne? Ich mache hier meine Blogpostings, ja, da kriege ich ja über AdSense oder habe ich weiter Vergangenheit mal Werbung eingeblendet, ja, und da habe ich gedacht, naja gut, wenn ich das verstärkt dort mache, ja, und dort von dort die Videos verlinke, dann kann ich trotzdem, dass mir YouTube ja nichts mehr gibt, ja, ich verdiene ja keinen Cent an YouTube, ja, trotzdem noch was verdienen, das ging ja dann auch nicht mehr wegen der DSGVO, ne? Jetzt muss ich erstmal warten, was dort dabei herauskommt, bis die ersten vor Gericht landen und gucken, wie die Gerichte dort entscheiden, ob man überhaupt noch Werbung auf seinem Blog, auf seinem privaten Blog machen kann und so weiter. Na, mal schauen. Gut, auf jeden Fall, das Video ist zwar auch lustig, aber so richtig mich kaputt gelacht habe ich bei der Liste der Werbung und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass viele Leute beim Bestellen, denn dieser Spruch von Google, naja, sag ich mal, damit kann man sich eigentlich den Hintern abwischen. Naja. Gut, Copy Strike, the EU. Ach ja, genau, da hat er noch am Schluss noch so einen Aufruf, man sollte die EU Copy Striken. Ja, könnt ihr mal hören, was das soll. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Sollte man mitmachen. Copy Strike, the EU. The EU. Ja. Gut, das war's für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann nur her damit. Auf YouTube könnt ihr Kommentare zum Video hinterlassen oder in den Diskussionsforum. Ja, warum auf YouTube? Klar, DSGVO sei Dank, geht's natürlich sonst nirgends mehr. Ha, ich bin ja nett wahnsinnig, ja, das Risiko einzugehen. Deswegen nur noch über YouTube, bitte. Dort ist dann Google des Wahnsinns, dass die das zulassen, okay? Dort könnt ihr dann immer alles loswerden. Freue ich mich immer. Und ich wünsche euch natürlich auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.